The cross is sad. Sing mit mir, so groß ist der Herr. Also mir gefällt es hier, muss ich euch ehrlich sagen. Gott loben und preisen, das ist echt super. Wie sehr wünschte ich mir, ihr Lieben, so ein Jünger des Mose gewesen zu sein. Das alles mitzukriegen, die Wunder, die wir lesen in der Bibel. Und dann schreiben wir 2020. Wir erinnern uns an diese Geschichten, die gewaltig sind, wo wir sagen, ja, das möchten wir doch auch gerne mal erleben, ne? So groß ist der Herr. Und dann schauen wir so in unseren Alltag. Und mich bewegt seit einiger Zeit etwas. Und dazu möchte ich den 71. Psalm lesen und mit euch dann einmal betrachten, so groß ist der Herr. Herr, wer bei dir suche ich Zuflucht, lass mich nicht zugrunde gehen. Errette mich und befreie mich von meinen Feinden, denn du bist gerecht. Erhöre mein Gebet und hilf mir. Sei mir wie ein schützender Fels, zu dem ich immer fliehen kann, denn du hast zugesagt, mir zu helfen. Du bist mein Fels und meine Burg. Mein Gott, rette mich aus der Gewalt der Gottlosen, aus der Hand derer, die mich grausam unterdrücken. Herr, du allein bist meine Hoffnung. Dir habe ich vertraut, Herr, von meiner Jugend an. Seit meiner Geburt hast du mich gehalten, von Anfang an hast du für mich gesorgt. Deshalb lobe ich dich alle Zeit. Mein Leben ist ein Vorbild für viele, denn du warst meine Stärke und meine Zuflucht. Deshalb kann ich nicht aufhören, dich zu loben. Den ganzen Tag erzähle ich von deiner Herrlichkeit. Verwirf mich nicht jetzt, da ich alt bin. Verlass mich nicht, wenn meine Kraft nun schwindet. Denn meine Feinde verbünden sich gegen mich und die mich töten wollen, haben sich gegen mich verschworen. Sie sagen, Gott hat ihn verlassen. Jetzt haben wir ihn, denn er hat niemand mehr, der ihm jetzt noch beisteht. Gott, bleib nicht ferne von mir. Mein Gott, komm mir schnell zu Hilfe. Die mich beschuldigen sollen umkommen und untergehen. Hohn und Spott soll die treffen, die mir Böses wollen. Ich aber werde nicht aufhören, auf deine Hilfe zu hoffen und dich immer mehr loben. Ich will allen Menschen erzählen, wie treu du bist und den ganzen Tag davon berichten, wie du mir geholfen hast. Denn staunend sehe ich, wie viel du für mich getan hast. Allmächtiger Herr, deine großen Taten will ich rühmen. Ich will allen erzählen, dass du allein gerecht und gut bist. Gott, von frühester Kindheit an warst du mein Lehrer und ich habe den anderen Menschen stets von deinen herrlichen Taten erzählt. Nun, da ich alt und grau bin, verlass mich nicht, o Gott. Lass mich von deiner Macht auch der kommenden Generation noch erzählen und von deiner Kraft allen, die nach mir kommen. Deine Gerechtigkeit, Gott, reicht bis zum Himmel. Herrliche Taten hast du vollbracht. Gott, wer ist dir gleich? Not und Leid hast du zwar zugelassen, doch du wirst mir das Leben neu schenken und mich auch aus der dunkelsten Tiefe wieder herausholen. Du wirst mich zu großen Ehren bringen und mich trösten. Dann will ich dich auf der Harfe loben, denn du, mein Gott, bist deinen Verheißungen treu. Heiliger Israels, mit der Zither will ich dir aufspielen. Ich will jubeln und dir vor Freude singen, denn du hast mich errettet. Den ganzen Tag will ich deine Gerechtigkeit loben, denn alle, die mir schaden wollen, wurden beschämt und gedemütigt. Amen. Die Überschrift meiner Predigt heute heißt Getrost im Alter glauben. Getrost im Alter glauben. Wir haben hier einen Psalm eines alten Mannes. Wir wissen nicht, ob es David war. Es wird uns nicht gesagt, wer ihn geschrieben hat. Getrost im Alter glauben. Getrost leben und freuen, singen und klagen, danken, lieben, hoffen und getrost ersehnen. Getrost, wie geht das? Kopf hoch, kriegen wir schon hin. Haben schon anderes überstanden. Wird's schon werden. Da kann man sich ja versuchen, Mut zuzusprechen. Geht vorbei, nach Regen kommt Sonne. Oder? Alles nicht so schlimm. Die Bibel und der hier diesen Psalm geschrieben hat, lehrt uns was anderes. Da geht es nicht um einen Fatalismus, wie im Islam. Inshallah, wenn Gott will, der wird schon machen. Kein Fatalismus, auch kein frommes Sich-Ergeben. Ja, Gott macht halt, wie er will. Er ist souverän. Und in manchen Gebeten, die wir sprechen, da ist so wenig Glaube. Selbst wenn wir sagen, dein Wille geschehe, haben wir immer noch keinen Glauben. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Ich sage ja, man kann auch einen frommen Fatalismus leben, einen sich ergeben, kein Schicksalsglaube gefüllt mit Aberglaube und Esoterik. Die, die nicht an einen Gott glauben, die glauben halt an Sterne und versuchen, das alles zu beeinflussen. Damit werden wir nicht getrost im Alter glauben können. Was dann aber? Ich finde es ja herrlich, diese Lobpreislieder und so. Ich könnte jedes Mal ausflippen und das ist mir alles viel zu kurz, das könnte viel länger sein. Aber im Leben, im Vollbesitz unserer geistigen und körperlichen Kräfte ist es immer leicht zu singen. Immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein, volle Freude ist der Weg des Lebens, fröhlich lasst uns immer sein. Wenn man jung ist und gesund und alles läuft so, dann kann man so ein Lied richtig herausposaunen. Inzwischen singe ich jetzt schon, obwohl ich ja noch jung bin. Immer fröhlich, wenn auch gar kein Sonnenschein. Also es ist nicht immer Sonne. Das habe ich inzwischen ja gemerkt in meinem Leben. Ne? Also singe ich dann, wenn auch gar kein Sonnenschein. Jesu, gibt es noch andere Lieder? Jesu, geh voran, auf der Lebensbahn. Und dann kommt in einem Vers der Satz, und auch in den schwersten Tagen niemals über Lasten klagen. Sing ich nicht mehr. Weil ich, wer immer das geschrieben hat, für ihn stimmte das. Für mich stimmt's nicht. Jesu, geh voran, ja, auch in den schwersten Tagen will ich dir meine Lasten klagen. Das singe ich. Jedenfalls geht es mir so. Ich kann Gott gegenüber nicht so heucheln und lügen. Nach dem Motto, ich klage nie. Ich stehe über allem, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Oder noch ein ganz bekanntes Lied, das wir gerne singen. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen. Und ganz gewiss an jedem neuen Tag unterschreibe ich 10-mal, singe ich auch 15-mal. Aber an einem Punkt in diesem Lied kann ich wieder nicht mit. Da heißt es, und wenn du mir füllst den Becher gefüllt des Leids bis an den höchsten Rand, so schreibt Bonhoeffer, so nehme ich ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Ihr Lieben, ich singe das Lied gerne, aber an diesem Punkt singe ich immer und nehme ihn dankbar, wenn auch zitternd, aus deiner guten und geliebten Hand. Weil ich kann das so nicht singen, weil ich weiß aus meinem Leben, und man merkt es ja, wenn man nicht mehr so in allem funktioniert, wenn man älter wird, dann singe ich wie lieber, ich will ihn nehmen, ich will dir vertrauen, wenn auch zitternd, aus deiner guten und geliebten Hand. Glauben, fröhlich, getrost, glauben, das muss möglich sein, wenn ich jung bin und fit und über die Mauern springe. Und das muss möglich sein, wenn ich merke, dass mir alles schwindet. Diesen Psalm hat ein Alter geschrieben, der nämlich dann sagt, vergiss mich nicht, lass mich nicht allein in meinem Alter, wenn meine Kräfte nachlassen. Man posaunt im Alter sehr wahrscheinlich nicht mehr so vollmundig, aber man glaubt beständiger, verlässlicher. Bange frage ich mich als junger Mann, wenn ich mir diesen Psalm anschaue und wenn ich in die Gemeinde hineinschaue und sehe so die älteren Geschwister, die sich mit dem Gehstock, Rollator zum Gottesdienst oder im Rollstuhl zum Gottesdienst bewegen, wo ich nicht zuallererst höre, so groß ist der Herr, so die richtig mitreißende Melodie. Wie kann man in solch einer Situation getrost glauben? Ich frage mich, wie geht es mir, der ich ja noch über die Kanzel springen kann? Wie geht es mir, wenn die Stunde der Einsamkeit kommt? Wie geht es mir mit meinem Glauben, wenn das Leid des Verlustes nicht enden will? Wenn ich merke, Geschwister, die ihren Ehepartner verloren haben, und man merkt, das findet nicht so schnell ein Ende, dieses Leid des Verlustes. Wie geht's mir mit meinem Glauben, wenn die Schmerzen der Krankheit nicht nachlassen? Wie geht's mir, wenn die Nacht mir keinen Schlaf gönnt? Getrost glauben, wenn die Länge meiner Hilflosigkeit kein Ende zu nehmen scheint? Wie sieht das aus mit getrostem Glauben für mich, wenn ich in Gedanken nur noch auf den Tod warte? Wenn die Fröhlichkeit und Getrostheit meines Glaubens hinter einer Nebelwand von Zweifel und Fragen verschwindet? Ihr Lieben, dann nutzt mir auch kein Hochglanzprospekt, das mir sagt, ein christliches, der Weg zu siegreichem Glauben. Ich erkenne und spüre zutiefst, ich kann den Glauben und die einzigartigen Glaubenserfahrungen anderer nicht nachleben. Wie gerne, ihr Lieben, würde ich die Elbe mal teilen, ne? Haut nicht hin. Mose konnte ein ganzes Meer. Mir würde ja schon reichen, wenn ich die Elbe teilen könnte. Ich kann die Glaubenserfahrungen anderer, die mich zum Teil schon durchaus ermutigen, wenn ich Biografien lese von Männern und Frauen Gottes. Aber ich kann diese Glaubenserfahrungen nicht nachleben. Ich kann nur eins, mich getrost auf die Verheißungen seines Wortes verlassen. Es ist interessant, dass der Psalmschreiber hier nicht sagt, O Herr, wenn du denen in Israel damals auf dem Weg zum gelobten Land Kräfte gegeben hast, dass sie ihre Augen gut waren, dass ihre Füße gut waren, dass sie das alles geschafft haben, dass da kaum Verlust der Kraft war. Gib mir neue Kraft. Manchmal denke ich auch, auch wenn ich aus einer aus dem Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden komme, wenn ich so manche Leute sehe, die dann für Kranke beten, für alte Leute, die so 80, 85 sind, wo ganz klar ist, das ist der Lauf der Zeit, Gebrechen, altes Gebrechen, und dann beten sie und erwarten, dass der wieder hüpft wie ein 18-Jährigen. Da sage ich, hallo, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Geht doch nicht darum, jetzt plötzlich wieder ein junger Mensch zu werden. Sondern worum es geht, ist doch, dass wir Vertrauen haben, dass wir geborgen und getrost sind in dem Prozess des Altwerdens. Und dass der Glaube nicht abnehmen muss. Interessant ist, dass der Psalmschreiber nicht sagt, gib mir neue Kraft, sondern sagt, gib mir dieses Vertrauen, verlass mich nicht, lass mich das spüren, auch in all diesem Prozess, dass du bei mir bist, so wie du in jungen Jahren bei mir warst, so wie du mich getragen und geleitet hast von Geburt an in all meinem beruflichen Existenz, wo ich mit Menschen zu tun hatte, Entscheidungen treffen musste, wo ich auch Widersacher hatte. Alter, warst du da, habe ich mich auf dich verlassen. Jetzt betet der nicht, um 18 Jahre zu werden, sondern darum, dass Gott nah ist, auch in diesem Prozess. Und dass er sich auf die Verheißung verlässt. Du hast mir verheißen, du willst alle Tage bei uns sein. Sagen wir doch auch immer, oder? Und der Herr wird bei uns sein, alle Tage. Bin wieder da. Bis an der Weltende. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht mein Herze still und friedevoll. Ihr Lieben, das ist mehr als so dieser Fatalismus, wo man sagt, naja, wird halt schon werden, Gott wird schon, inshallah, Gott wird schon machen. Nein, wir haben jemand, der mich kennt bei meinem Namen, der mich liebt und der mir verheißen hat, um dich will ich mich kümmern. Und ich habe jemand, ich muss nicht ins Ungewisse hineinreden, sondern ich habe jemand, den ich ansprechen kann. Von dem ich weiß, das ist mein Vater. Das ist der Schöpfer Himmels und der Erden. Und die Verheißung, die er mir gemacht hat, ich will dich nicht verlassen und nicht versäumen, die bleibt. Wenn ich mich hier auf etwas verlassen sollte, ihr Lieben, kann ich mich nur auf sein Wort verlassen. Auf nicht mehr. Und das ist umso wichtiger, je älter wir werden. Ihr Lieben, ich habe das einmal versucht, ganz praktisch zu machen. Ich habe drei ältere Geschwister gefragt, wie sie in ihren Altersnöten als Glaubende zurechtkommen. Ich kann ja vieles noch gar nicht nachvollziehen, wie gesagt, weil ich ja noch hüpfe wie ein junges Reh. Und dann ist es leicht, auch als junger Prediger der Gemeinde zu sagen, wir müssen schon glauben, müssen wir schon beten, ne? Und ja, lass den Kopf mal nicht so hängen. Du musst nicht, ach du liebe Zeit, kann doch nicht so schlimm sein. Wie verletzend können wir sein, wenn wir Menschen in ihrem Altwerden meinen, wir müssen ihnen einen Glauben predigen, aufzwingen, zu dem sie nicht fähig sind. Lieblos ist das. Viel wesentlicher wäre es, dass wir ihn an die Seite, nicht in die Seite treten, sondern an die Seite treten. Und dass wir stille hören, was ihre Not ist und die vor Gott bringen. Aber diesem Bruder und dieser Schwester deutlich machen, darin bist du nicht allein. Wenn du nicht mehr beten kannst, bitte ich. Wenn du im Moment nicht glauben kannst, glaube ich. Was wir brauchen, sind Brüder und Schwestern an unserer Seite. Keine Predigten, die über die Köpfe gehen und aus der Realität nur einen Schein machen. Was hat sich in Ihrem Glauben verändert? Ich habe drei alte Geschwister gefragt. Und was hat sich als tragendes Fundament herausgestellt? Die erste, eine Schwester, habe ich angerufen und sie gefragt, wie geht es dir? Ihre Antwort: Natürlich, wie die Christen das so machen. Na? Dem Herrn sagt er so, nee, denkste, das habe ich erwartet. Dann sagt sie mir, ich sage, na, wie geht's dir? Schlechter als schlecht. Darf das denn ein Christ sagen? Schlechter als schlecht. Da gibt's ja noch so ganz extreme Glaubensrichtungen, die sagen, was du sagst, das passiert. Was du bekennst, das passiert. Blödsinn. Wenn mich einer ehrlich fragt, soll ich doch nicht lügen, oder? Kann ich doch sagen, mir geht's schlecht. Das wird nicht erst, das ist schon so. Sie sitzt nämlich seit ein paar Jahren im Rollstuhl, hat schwere Neurodermitis, Klumpfuß, tägliche Schmerzen in der Hüfte. Meine Frage, wie gehst du damit um? Ihre Antwort, so groß ist der Herr, singen, so lümmern preisen. Nein, auch nicht. Ihre Antwort, heulen, beten und beschäftigen. Heulen, beten, vielleicht betend heulen und mich beschäftigen. Tägliche Gnade schenken lassen, dass der Glaube bleibt. So die Kraft, so hat sie einen Text an der Wand hängen, wie die Tage, so die Kraft. Da wird nichts verschönt, aber darauf verlassen, dass der Herr, egal wie der Tag ist, dann auch die Kraft gibt, die ich nötig habe, diesen Tag zu durchstehen. Sieh, ich halte fest an seiner Treue und lasse mir den Glauben von der Krankheit nicht nehmen. Mein Heiland tritt für mich ein. Und dann, sagt sie, habe ich Geschwister, die mich besuchen und immer einen freundlichen Gruß meines Vaters im Himmel sind. Das ist doch toll, oder? Dass jemand so sagen kann, wenn mich Geschwister besuchen, dann ist das wie ein freundlicher Gruß meines himmlischen Vaters. Ich weiß ja nicht, ob das bei allen Geschwistern so ist, dass man sie als einen freundlichen Gruß empfindet. Dies alles macht mein Gemüt wieder fröhlich und hell. Da fällt mir ein, dieses Lied, Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe. Und da heißt es in einem Vers, ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? Ohne dich, wer nähme meine Bürde wär? Ohne dich zerstieben, würde mir im Nu Glaube, Hoffen, Lieben, alles, Herr, bist du. Dann frage ich einen älteren Bruder. Ich besuche ihn. Frage ihn, beide pflegen noch ihre 90-jährige Mutter. Der Bruder leidet an einem chronischen Nierenleiden, hat einen Katheter, der ihn täglich erhebliche Schmerzen bereitet und in Abständen immer wieder Entzündungen der Niere verursacht. Also ich habe mir die leichtesten rausgesucht. Auch an ihn die Frage, wie gehst du als Christ damit um? Es ist nicht leicht, sagt er, diese Krankheit anzunehmen, aber Gott gibt mir Kraft. Ich könnte das alles mit meiner Frau nicht durchstehen, ohne die gemeinsame stille Zeit am Morgen. Ich bin dankbar für die Zeit, wo wir gemeinsam zu Gott beten können und uns bewusst wird, jeder Tag ist ein besonderer Tag vor Gott, mit Gott und zu Gott. Fand ich bemerkenswert. Die zweite Schwester, die ich besuche, mit der ich spreche, ist eine Schwester, die gerade aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Sie hatte eine Lungenembolie. Auch an sie die Frage, wie geht's dir? Ihre Antwort, naja, so einigermaßen. Na eben doch sehr schwach und müde. Und wie geht es dir im Glauben damit? Ach, sagt sie, ich bin gelassen. Weiß ich mich doch in Gottes guter Hand. Das Beten fällt mir manchmal schwer, aber er versteht sogar mein Seufzen. Meine Gewissheit, der Herr weiß es, so darf ich auch ein bisschen jammern. Ist das nicht süß? Der Herr weiß es, so darf ich auch ein bisschen jammern. Ich weiß, er ist trotzdem da. Ich muss nicht ringen, Frieden und Ruhe wird mir geschenkt. Weiß ich doch, nichts kann mich aus seiner Hand reißen, nicht Schmerz und nicht Not. Ich bin in meines Heilands Hand und darin will ich bleiben. Zwischenfrage. Ich frage Sie, während Sie mir das sagt. Was, wenn du mal gar nichts mehr tun kannst? Ach, sagt sie, ich sage niemals, wenn. Mein Heiland ist ja immer da und er weiß alles. Und wie geht es mir so nach diesen Gesprächen? Wieder wird mir, junger Mann, gesund, fröhlich, wieder wird mir bewusst, es gibt kein Leben ohne Leiden. Das trifft auch uns Christen. Es gibt kein Leben ohne Leiden. Wohl aber ein Leben mit oder ohne Trost und Gnade. Das ist der Unterschied. Es gibt kein Leben ohne Leiden. Wohl aber ein Leben mit oder ohne Trost und Gnade. Immer wieder fallen in diesem Zusammenhang zwei Worte auf, als ich mit ihnen sprach. Das ist mir so aufgefallen. Zwei Worte, Treue und Gnade. Da sagt der Paulus zu Gott, okay, oder zu seinem Herrn, ich habe mehr als alle geeifert, mehr gearbeitet. Ich bin der beste und größte Apostel und jetzt habe ich diese, ich weiß nicht, was für eine Krankheit, aber ich bitte dich, nimm die weg, das habe ich nicht verdient. Sagt er so natürlich nicht. Und was sagt der Herr zu ihm? Ich werde dich wieder gesund machen und ich werde dir Kraft geben. Du sollst größere Wunder erleben als je zuvor. Was sagt er? Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Boah. Eieieiei. Wie anders würden wir es doch erwarten, oder? Dann lieber ein Mose, der das Meer teilt. Da sagt Gott einfach. Nee, ich mach dich nicht gesund. Boah. Leute. So groß ist der Herr. Sing mit mir, so groß ist der Herr. Ich werde nicht gesund, so groß ist der Herr. Oh. Ja. Aber das ist die Größe meines Gottes, der mit mir geht durch jede Lebenssituation. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Was wir bedürfen in den schweren Tagen, das wird uns geschenkt. Auch das wird mir hier deutlich im Gespräch mit den drei alten Geschwistern. Das kann man sich nicht machen, wenn man so alt ist und nicht mehr kann. Man kann nicht machen, auch als Junger kann man das nicht. Gnade und Trost, das wird uns geschenkt. Güte und Barmherzigkeit, Friede und Freude sind Gaben der Gnade Gottes. Wenn wir es erleben dürfen, ist es Gnade. Das kann man nicht machen, weder erwerben noch sich einreden. Das muss von außen uns geschenkt werden. Und es wird uns geschenkt. Gottes Wort und Geist oder auch durch Geschwister und wunderbare Fügungen. Gott ist da auch sehr ideenreich, habe ich festgestellt. Er gibt mir nicht jedes Mal auf dieselbe Art und Weise Trost, Zuversicht, Gnade und Barmherzigkeit. Nein, das ist jedes Mal anders. Wo ich dann manchmal denke, na, was fällt dir jetzt ein? Was ist jetzt die Überraschung? Nicht im Voraus, aber zur rechten Zeit, weil er, ihr Lieben, weil er treu ist. Lohnt sich der Glaube im Alter? Lohnt sich das Harren, das Ausharren im Alter? Kann man getrost glauben im Alter? Ja, davon bin ich überzeugt. Beispiele habe ich zum Glück gesehen, die für mich eine große Ermutigung sind. Brüder und Schwestern, die meine Eltern und Großeltern sein könnten. Und die, wie sie leben, mit all dem, was das menschliche Leben drangsalieren kann, mir vermitteln, was ich noch nicht erlebe, wie man getrost im Alter glauben kann. Weil Menschen sich auf die Verheißung ihres Gottes verlassen dürfen. Zuletzt bleibt die Empfehlung, lasst uns aufsehen auf Heinrich Engelhardt. Denn der ist fit, der kann euch Tipps geben, wie man gesund bleiben kann. Der gibt euch Tipps, wie man geistlich fit sein kann. Lasst uns aufsehen auf Heinrich Engelhardt. Ne? Nein, die Schrift sagt uns, egal in welcher Situation du steckst, lasst uns aufsehen auf Jesus. Denn er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ihr Lieben, da haben wir es. Das wir gehört haben. Ich werde sein, der ich sein werde. Von Anbeginn deines Glaubenslebens bis zur Vollendung. Der Anfänger und Vollender unseres Glaubens hat uns zugesagt, treu zu sein. Und das, was er uns in seinem Wort verheißt, auch zu tun. Das lässt mich getrost sein. Das lässt mich getrost glauben. Und wie sollte ich es anders sagen, als wir es im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 6 lesen. Ich bin gewiss, das gute Werk, das er begonnen hat, wird er, solange du fit bist, auch vollenden. Hm? Nein. Ich bin gewiss, das gute Werk, das er begonnen hat, das wird er auch vollenden. Dann kann man, oder ich will es anders sagen, dann muss man nicht Angst haben vom Altwerden. Dann kann man getrost alt werden. Die Güte des Herrn, so singen wir das ja immer wieder, ne? Die Güte des Herrn hat ein Ende. Sein Erbarmen hört immer auf. Sie fehlt uns jeden Morgen. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es sieht immer anders aus, aber es hört nicht auf. Groß ist seine Treue. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Im Alter getrost glauben? Ja. Ihr Lieben, eines der großen Zeugnisse, wo wir mit unserem Leben, nicht nur mit unseren Worten, auch im Alter, wo wir mit unserem Leben ein großes Zeugnis ablegen können über die Größe unseres Gottes. Amen.